dann die Fans, ja. Dann kann all die Fans, ja. Ja, sie folgen mir auf Insta, ja. Ey, Digga, mach mir Tints klar, ja. Gib mir Cookies, Digga, ja. Gib mir Cookies, Digga, ja. Rotschein, dein Honey, Digga, ja. Ey, ja. Deutscher Rap ist mir egal. Digga, gib mir Steak, ja, ja, ja. Digga, ich bin nicht vegan. Nein, meine Bitch Miss Universe. Stay high auf meinem Shirt. Wir haben deutschen Rap zerstört. Ich fick die Bitch, du nattest Tag. Digga, komm, lass mich in Ruhe, ja. AKH für die Crew, ja. Bei den Jagger meine Schuhe, ja. Bitches, komm auf meine Tour, ja. Digga, sie wollen auf mein Boot. Hat grad dick, ich will mein Brot. Die Bitches nackig, setz dich auf meinen Schoß.